NDR Info. Das Hörspiel. Wenn man eine Sache wiederholen will, darf man sie nicht verstehen. Wenn man eine Sache wiederholen will, darf man sie nicht verstehen. Wenn man eine Sache nicht wiederholen will, muss man sie verstehen. Über den Unfall selbst kann ich wenig sagen. Fast nichts. Etwas fiel vom Himmel. Damit hat es zu tun. Technologie, Teile, Bruchstücke. Und das ist auch schon alles. Alles, was ich weiß. Nicht, dass ich Hemmungen hätte. Es ist nur so, dass... Naja, erstens kann ich mich gar nicht an das Ereignis erinnern. Da ist eine Leerstelle. Ein weißes Blatt, ein schwarzes Loch. Verschwommene Bilder. Fragmentarische Eindrücke. Dass mich etwas trifft oder getroffen hat. Oder genauer, im Begriff ist, mich zu treffen. Blaulicht, ein Zaun, Lichter in anderen Farben. Über eine Art Ablage oder Bett gehalten zu werden. Aber wer sagt mir, dass diese Erinnerungen authentisch sind? Wer sagt mir, dass mein traumatisiertes Gedächtnis das nicht alles nur erfunden hat? So ein Gedächtnis ist ein wandlungsfähiges und raffiniertes Ding. Ein richtiger Windhund. Remainder. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Tom McCarthy. Ja, ich bin's. Jetzt bin ich dran. Hören Sie zu. Hören Sie zu, Sie haben kapituliert. Die andere Seite. Sie sind eingeknickt. Oh, ich stand da, die Hand gegen die Wand gestützt. Ja, Sie sind uns entgegengekommen mit einem Geschäft, dessen Bedingungen für beide Seiten außerordentlich überzeugend sind. Was sind die Bedingungen? Die Auflage, die Klausel. Die Bedingungen des Vergleichs, die mein Anwalt und die Parteien, Institutionen, nennen wir sie die Körperschaften, die für den Unfall verantwortlich sind, aufgesetzt haben und die mir untersagen, in der Öffentlichkeit oder in irgendeinem dokumentierbaren Format über Wesen und oder Einzelheiten des Vorfalls zu sprechen, unter Androhung der Einbuße sämtlicher finanzieller Entschädigungen, die ich erhalten habe. Und höchstwahrscheinlich der Einbuße von noch viel mehr. Praktisch vergessen, dass es überhaupt geschehen ist. Die letzte deutliche Erinnerung, die ich habe, ist, dass ich vom Wind durchgerüttelt wurde. Ungefähr 20 Minuten, bevor ich getroffen wurde. Dass mich etwas trifft oder getroffen hat. Oder genauer, im Begriff ist, mich zu treffen. Blaulicht, ein Zaun, Lichter in anderen Farben. Über eine Art Ablage oder Bett gehalten zu werden. Ich hatte von vornherein keinerlei Erinnerung daran. Das ist Ihnen egal. Worum es geht, ist, dass Sie akzeptieren müssen, dass dagegen dann keinerlei Rechtsmittel mehr eingelegt werden können. Der Vergleich. Vergleich. Dieses Wort. Ja. Vergleich. Vergleich. Vergleich. Vergleich. Greg musste mit mir darüber gesprochen haben, als er anzugaffen kam, was der Unfall übrig gelassen hatte. Wochen später, als ich aus dem Koma aufgetaucht und von künstlicher Ernährung auf breiige Nahrung umgestellt worden war, dachte ich jedes Mal, wenn ich zu schlucken versuchte, an den Mittelteil des Wortes, das. Der Vergleich ließ mich würgen, bevor er mir das Maul stopfte. So viel ist sicher. 8,5 Millionen. Es dauerte noch mal einige Sekunden, bis ich begriff, wie viel Geld das war. Als es mir soweit klar war, nahm ich meine Hand von der Wand und drehte mich abrupt zum Fenster. So schwungvoll, dass ich das Telefonkabel mitnahm, es einfach aus der Wand riss. Hallo? Ich stand mit dem toten Hörer in der Hand da und schaute auf das, was die Wand alles ausgespuckt hatte. Mir wurde schwindelig. Wenn ich etwas nicht verstehe, wird mir schwindelig. Seit dem Unfall habe ich gelernt, alles langsam zu machen. Und jede Bewegung, jedes Detail meines Tuns zu verstehen. Ich dachte über die Summe nach, stellte sie mir vor, ihre Form. Die 8 war perfekt, makellos. Eine geschwungene Ziffer, die unendlich in sich selbst zurückkehrt. Aber dann die halbe. Warum hatten sie die halbe dazugegeben? Ein Rest, ein Bruchstück. 8. Ein Abfallsplitter. Wäre besser gewesen. Davon abgesehen fühlte ich mich neutral. Ich schaute zum Himmel. Er war ebenfalls neutral. Ich blieb mitten auf der Straße stehen. Ich drehte meine Handflächen nach oben. Schloss die Augen. Dass etwas, das etwas trifft oder getroffen hat. Oder genauer im Begriff ist zu treffen. Ein Blaulicht. Ein Zaun. Lichter in anderen Farben. Eine Art Ablage oder Bett. Für eine Art Ablage oder Bett gehalten zu werden. Der Moment vor dem Unfall. Die Erinnerung daran verursachte ein Kribbeln von den Oberschenkeln bis zu den Schultern und weiter in den Nacken. Es dauerte nur einen kurzen Moment. Ich erinnere mich sehr genau. Ein Gefühl von Intensität und Gelassenheit. Ollinger Daubney, guten Tag. Ja, kann ich bitte mit Mark Daubneys Büro sprechen? Ja, kleinen Moment, ich stelle Sie durch. Danke. Ollinger Daubney, bitte warten Sie. Der nächste freie Mitarbeiter ist sofort für Sie da. Movement Cars. Daubney, bitte warten Sie. Flughäfen, Bahnhöfe. Der nächste freie Mitarbeiter Licht. Ist sofort für Sie Umzüge da. Umzüge nah und fern. Die Werkstatt Ollinger gegenüber. Daubney. Ich überlegte, was Licht in diesem Zusammenhang bedeuten könnte. Hören Sie? Ja. Ich fürchte, es ist besetzt. Er telefoniert mit mir. Also, ich meine, wir haben miteinander gesprochen und wurden getrennt. Ach so, ich muss rübergehen. Moment. Flughäfen. Bitte warten Sie. Meine Bekannte Catherine würde in kaum mehr als einer Stunde in Heathrow landen. Wie viel haben Sie gehört? Die Zahl. Könnten Sie sie wiederholen? 8,5 Millionen Pfund. Es hieß leichte Umzüge, nicht Licht und Umzüge. Die beiden E's fehlten. Das ist eine beispiellose Summe. Alle Achtung! Als ich die Telefonzelle verließ, stellte ich mir Catherines Flugzeug vor, irgendwo über Europa, wie es auf den Kanal zusteuert, auf England. Ich ging wieder zu meiner Wohnung zurück, nahm exakt dieselbe Route, die senkrecht abzweigende Straße hin und die parallele zurück. Holte meine Jacke und meinen Geldbeutel, als ich merkte, dass ich den Zettel mit der Flugnummer in meiner Küche gelassen hatte. Ich drehte wieder um, hielt aber sofort inne. Ich musste nur auf die Anzeigetafel schauen und würde sehen, welcher Flug aus Harare kam. Es würde nie mehr als einer sein. Ich drehte mich wieder um. Ich wusste nicht, zu welchem Terminal ich musste. Mir fiel ein, dass in den U-Bahn-Wagen der Piccadilly-Linie Terminalisten hingen. Ich drehte mich also wieder um. Zwei Männer schauten zu mir herüber. Mir wurde bewusst, dass ich hin und her ruckte, wie ein angehaltenes Videobild. Es war mir peinlich. Nach dem Unfall musste ich lernen, wie man sich bewegt. Für die Übermittlung der Befehle muss ein neuer Weg durchs Gehirn gefunden werden, durch einen ungenutzten, brachliegenden Teil. Um die neuen Schaltkreise anzulegen, lassen sie einen Handlungen visualisieren. Zum Beispiel eine Karotte zum Mund führen. Zuerst stellt man sich vor, dass man eine Karotte in die rechte Hand nimmt, sie mit den Fingern umschließt und den ganzen Unterarm vom Ellenbogen aus hebt, bis die Karotte den Mund erreicht. Indem man das versteht und sich wieder und wieder vorstellt, werden neue Bahnen im Gehirn angelegt, die es einem schließlich erlauben, die Aktion tatsächlich auszuführen. Soweit die Idee. Erster Versuch. Aber es ist viel komplizierter als gedacht. Okay. 27 einzelne Manöver. Versuchen Sie jetzt, die Karotte anzuheben. Ich spürte sie. Sie war knubbelig. Runzlig. Auf ihr wimmelte es nur so von Sand. Sie war kalt. Ich spürte den aktiven Karotten-Input wie einen Stromstoß, der die Kommunikation zwischen Gehirn und Arm durcheinander brachte. Naja, wenigstens ist sie nicht auf jemanden draufgefallen. Wir machen es nochmal. Seitdem hasse ich Karotten. Alles. Jede Bewegung. Ich musste sie alle lernen. Sehen nach vorne. Zuerst verstehen, sie in jeden einzelnen Bestandteil aufspalten, dann ausführen. Mehr Knie. Hoch damit. Kein Tun ohne Verstehen. Das war die Hinterlassenschaft des Unfalls. Eine immerwährende Umleitung. Aber die Figur ist ein Verlierer. Das spielt keine Rolle. Was? Etwa eine Woche nach der Entlassung aus dem Krankenhaus ging ich mit meinem Freund Greg ins Kino. Er fließt in seiner Bewegung. Wir sahen Mean Streets mit Robert De Niro und Ritzy. Wie eine Kühlschranktür aufmacht oder sich eine Zigarette anzündet. Er muss nicht über sie nachdenken, weil er und seine Bewegungen eins sind. Perfekt. Echt? Meine Bewegungen sind alle künstlich. Second hand. Und du meinst, früher hast du das gekonnt? Meinst du, außer im Film zündet sich irgendjemand so die Zigarette an oder macht so die Kühlschranktür auf? Überleg doch mal. Das Feuerzeug zündet nicht gleich. Die Kühlschranktür hakt und scheppert, Milch schwappt über. Das passiert jedem. Das ist was Universelles. Es geht eben daneben, da bist du kein Spezialfall. Weißt du, was du bist? Nein. Du bist einfach nur normaler als alle anderen. Greg hatte recht. Ich fing an zu grübeln, wann ich in meinem Leben am wenigsten künstlich, am wenigsten secondhand gewesen war. Hey! Einen Cappuccino, bitte. Ich hatte Catherine ein Jahr vor dem Unfall in Paris kennengelernt. Sie war Amerikanerin und arbeitete für eine große humanitäre Organisation. Sie hatten sie zu demselben Intensivsprachkurs geschickt wie meine Firma mich. Hey, Small Cap, komm sofort. Wir verstanden uns sofort großartig. Hast du eine Treuekarte? Wir hatten Lachanfälle im Unterricht. Nein. Statt Hausaufgaben zu machen, gingen wir abends weg und betranken uns. In Paris mit Catherine hatte ich mich weniger gehemmt gefühlt als zu irgendeiner anderen Zeit in meinem Leben. Natürlicher, mehr im Hier und Jetzt, drinnen, nicht draußen. Pass auf, immer wenn du zu uns kommst, bekommst du einen Stempel pro Tasse. Aha. Und für 10 Stempel bekommst du dann eine Tasse gratis. Hey. Hey. Ich habe versucht, dich anzurufen, aber dein Telefon geht nicht. Ja, ich bin reich. Nein, wirklich, also gerade geworden. Heute die Abfindung für den Unfall. Ja, natürlich. Man sieht dir nichts an. Doch, da hast du eine Narbe. Sie strich mit Zeige und Mittelfinger ihrer linken Hand über die Narbe an meinem rechten Auge. Ihre Finger blieben liegen. Sie zog sie weg, kurz bevor die Geste zweideutig geworden wäre. Also haben Sie bezahlt? Wir hatten uns ziemlich regelmäßig geschrieben. Ich fing an, mir vorzustellen, Sex mit ihr zu haben. Und hier der Kaffee. Aber irgendetwas kam immer dazwischen. Selbst meine Fantasien waren aus Plastik. Unvollkommen. Unecht. Ja, ein paar, naja, nach Abzug von Steuern und Gebühren und so einige hunderttausend. Cool. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ich weiß, dass sie es auf Französisch sagte, um an unsere Zeit in Paris zu erinnern. Aber mir war nicht danach, auf Französisch zu antworten. Wir treffen uns mit meinem Freund Greg hier in der Nähe in Brixton. Wie viel? Mehr als 1 Million Pfund. Alle Achtung. Ich weiß nicht, soll ich eine Flasche Sekt bestellen? Was wirst du mit dem ganzen Geld machen? Keine Ahnung. Ich würde ein Konto bei einem Koksdealer eröffnen. Hier ist meine Badewanne, mach sie voll mit Kokain. Besorg mir ein Mädchen mit schönen, festen Titten, damit ich mir von da reinziehen kann. Das ist ganz allein deine Entscheidung. Ich würde es in meinen Ressourcen verstecken, um Leuten zu helfen. Du meinst, diese mildtätigen Philanthropen von früher? Naja, ein bisschen. Die Idee ist, statt den Leuten nur Scheiße zu erzählen, investiert die erste Welt, sodass Afrika autonom werden kann. Was die reichen Länder davor bewahrt, in Zukunft weiter blechen zu müssen. Ein unendlicher Vorrat Kokain, meinst, ein Zauberquell. Ich sollte also eher in die Entwicklung in Afrika investieren als hier? Ja, warum nicht? Es ist doch alles miteinander verbunden. Hier, versuch's mal mit meinen Schlüsseln. Die Märkte sind global. Warum sollte das sein Gewissen nicht sein? Ich dachte an Schienen, Kabel und Kästen, die alle miteinander verbunden sind. Ah! Etwas trifft oder getroffen. Da hättest du deinen Unfall ja fast nochmal gehabt. Ich füllte die Gläser mit Sekt und wir tranken. Er war nicht besonders kalt und roch merkwürdig. Nach Kordit. Catherine hatte schon angefangen, mir auf die Nerven zu gehen. Das Büro von Younger & Younger war in der Nähe der Victoria Station. Mark Daubney hatte einen Termin mit dem Börsenmakler ausgemacht. Die Rush Hour war in vollem Gang. Pendler strömten an mir vorbei und über die Treppe hinunter zur U-Bahn. Ich schloss die Augen, drehte meine Handflächen wieder nach oben und spürte dasselbe Kribbeln, dieselbe Mischung aus Gelassenheit und Intensität. Kleingeld. Das Gefühl von Intensität nahm zu. Ein bisschen Kleingeld. Bisschen Kleingeld. Niemand gab mir etwas, was in Ordnung war. Kleingeld. Ich hatte 8,5 Millionen Pfund. Ein bisschen Kleingeld. Ich wollte einfach hier an diesem Ort sein. Bisschen Kleingeld. Zu eben diesem Zeitpunkt und eben diese Handlung ausführen. Bisschen Kleingeld. Als Faustregel kann man sagen, dass ich Ihr Kapital in 5 Jahren verdoppeln kann. Bei der gegenwärtigen Marktsituation kann man die Spanne auf 3 reduzieren. Vielleicht sogar auf 2. Wie funktioniert das? Bitte. Ich investiere in Firmen und werde am Gewinn beteiligt. Ja, Sie erhalten eine Dividende. Aber was Ihre Anlagen wirklich in die Höhe treibt, ist Spekulation. Spekulation? Ja, Aktien werden ja permanent ge- und verkauft. Die Leute beurteilen Aktien danach, was sie einmal wert sein könnten. In einer imaginären Zukunft. Aber was passiert, wenn diese Zukunft eintritt und sie nicht so viel wert sind, wie sie dachten? Das passiert nicht. Wann immer eine Zukunft eingetreten ist, wird schon eine neue imaginiert. Cool. Dann lassen Sie uns Aktien kaufen. Gut. Sobald er erklärt hatte, wie es funktionierte, war mir vollkommen klar, was ich wollte. Augenblicklich. Verarbeitende Industrie. Es war mein Geld, nicht seins. Telekommunikation. In weniger als einer halben Stunde hatten wir mehr als 80% meines Geldes in Aktien versenkt. Oh, hallo. Ich habe gehört, dir geht's besser? Es war Samstag. David Simpsons Einweihungsparty. Hey, Dude. Wo ist Catherine? In Oxford. Sie war übers Wochenende hingefahren. Sie langweilte mich mittlerweile unglaublich. Alle langweilten mich. Alles langweilte mich. Tu mir was zu trinken. Er torkelte davon und ich ging zu einem Sofa, dann an einen Platz am Fenster. Tür, Sofa, Fenster, Tür. Mein Rundkurs hatte die Form einer 8. Ein Raum schien plötzlich daneben aufgetaucht zu sein. Wie die halbe in meinem Vergleich. Ein Ableger, ein Zusatz. Es war ein Badezimmer. David Simpson hatte die Tapete entfernt. Ich stand am Waschbecken und schaute auf einen Riss im Putz. Ich war schon einmal in einem Raum wie diesem. Ganz genau wie diesem. Hatte auf einen Riss geschaut, der sich genau gleich die Wand entlang schlängelte wie dieser hier neben dem Spiegel. Dort war auch eine Badewanne und ein Fenster gewesen. Nur etwas größer und der Wasserhahn älter, anders. Vor dem Fenster waren Dächer gewesen, mit Katzen darauf. Rote Dächer, schwarze Katzen. Es war weit oben gewesen, vielleicht sogar im 7. Stock eines alten Mietshauses. Nachbarn, der Geruch von in der Pfanne gebratener Leber. Zwei Stockwerke darunter war Klaviermusik zu hören gewesen, auf einem Flügel gespielt von dem Mann, der dort wohnte, einem Musiker. Aber wo war es gewesen? Oder wann? Es war nicht Paris. Ich ging noch weiter in meiner Vergangenheit zurück, bis in die Kindheit, zwecklos. Ich konnte diese Erinnerung absolut nicht einordnen. Ich erinnerte mich daran, wie es sich angefühlt hatte, durch meine Wohnung zu gehen. Alle meine Bewegungen fließend und ungezwungen, nicht secondhand, sondern natürlich. Sie waren echt gewesen. Ich war echt gewesen. War gewesen, ohne erst verstehen zu müssen, wie das gehen kann. Ohne Umweg. Moment! Plötzlich war mir vollkommen klar, was ich mit meinem Geld machen wollte. Mann, wir platzen hier draußen. Ja, beeilung. Ich nahm einen Bleistift, riss ein Stück Tapete ab und begann, den Verlauf des Risses abzuzeichnen. Äußerst sorgfältig, akribisch. Entschuldigung, aber jetzt reicht's mal. Ja, Moment! Ich vermerkte in Klammern Aspekte wie Struktur und Farbe. Ich schloss für ein paar Sekunden die Augen, um festzustellen, ob ich auch alles vor meinem geistigen Auge sehen konnte. Ich konnte. Es wird aber auch Zeit. Ich platze. Sag mal, hast du eine Geburt gehabt da drin? Wie bitte? Ich nahm meine Jacke und verließ die Party mit meinem Stück Tapete in der Hand. Der Putz um den Riss grau-rosa, geriffelt und schrundig, so wie er draufgeschmiert worden war. Darüber etwas links davon ein blauer Farbfleck und noch etwa 50 cm weiter links ein gelber. Ein blauer Farbfleck und noch etwa 50 cm weiter links ein gelber. Die Wohnung, die Welt, die in meiner Erinnerung aufgetaucht war. Ich würde sie nachbauen. Sie wieder aufbauen und darin leben. Damit ich wieder das Gefühl haben konnte, echt zu sein. Wirklich. Die Nachbarn. Die alte Dame, die eine Etage tiefer Leber briet. Der traurige Pianist zwei Stockwerke unter ihr, der seine Fugen und Sonaten übte. Die Portiersfrau. Ich musste ein ganzes Gebäude kaufen und es mit Leuten füllen, die sich genau nach meinen Anweisungen verhielten. Der Blick über den Hof. Die Katzen, die schwarzen Katzen auf den roten Dächern des Gebäudes auf der Hofseite gegenüber. Ich sammelte sämtliches unbenutztes Papier ein, das in meiner Wohnung zu finden war, und fing an, Diagramme zu zeichnen. Pläne, Grundrisse von Zimmern und Stockwerken und Korridoren. Hier steht ein Motorrad. Wie war es in Oxford? Oh, es ist einfach super. Es ist so... Wie die Kids, die Studenten auf ihren Fahrrädern durch die Stadt düsen. Die sind so beansprucht davon, Studenten zu sein. Ich dachte mir, es wäre irgendwie toll, wenn man sie schrumpfen lassen und in Behälter tun könnte. Wie Termiten. Und ganz auch diese Bausätze für Termitenhöhlen. Das, was sie da gerade gesagt hatte, war lustig und intelligent. Wir waren einfach richtig glücklich. Unschuldig. Kann ich dich was fragen? Ja. Was ist die intensivste Erinnerung, die du hast? Eine, die du sogar mit geschlossenen Augen sehen kannst. Wie eine Vision. Als ich ein Kind war. In Park Ridge, wo ich aufgewachsen bin, bei Chicago. Es gab dort Schaukeln auf einer Betonfläche. Und Gras drumherum. Und ein erhöhtes Podest, ein Holzpodest. Ich weiß nicht, wofür es gedacht war, aber ich kann die Schaukeln sehen. Ich dort spiele und schaukle. Sie musste nichts weiter sagen. Ich konnte sehen, dass sie es sah. Ihre Augen strahlten intensiv. Ich hätte sie auf der Stelle geküsst, hätte ich nicht ein Rascheln gehört. Die Pläne. Scheiße. Hey. Scheiße. Als der Morgen kam, steckte ich Catherine und ihren großen, schmutzigen, lila Rucksack in ein Taxi zum Flughafen. Ein wunderbares Objekt. Hallo? In Wapping. Ja, bitte? Sie wollen uns ein Gebäude kaufen? Grundriss? Mit wem arbeiten Sie denn? Wir können selbstverständlich versuchen, diesen Prioritäten Rechnung zu tragen. Ho, ho, dude! Ja, schade, die Party wurde noch total affengeil. Hast du gestern schon gebumst? Vielleicht bumst du sie ja gerade. Du pumpst sie voll und sie sagt, oh ja, gib mir Schulen und Krankenhäuser. Gib mir Holzhäuser. Sie machen keine Vertragsarbeit mit der Konkurrenz. Entschuldigung, das könnte... Kaum war Catherine weg, saß ich auch schon am Telefon. Aber das führte zu überhaupt gar nichts. Ich denke, was Sie brauchen, ist Time Control. Wie meinen Sie das? Time Control, UK. Das ist eine Firma, die Angelegenheiten für andere Leute regelt, managt, Vermittler gewissermaßen. Sie sind führend in Ihrem Bereich. Sie sind dieser Bereich. Rufen Sie sie an. Es war das Wort vermitteln, das die Tür geöffnet hatte, das die Sache wie am Schnürchen klappen ließ. Mark Daubneys Wort. Ich habe ein großes Projekt im Kopf und möchte Sie dafür gewinnen. Ich möchte ein Gebäude kaufen und es auf bestimmte Weise umbauen und einrichten. Ich habe präzise Vorstellungen, bis ins kleinste Detail. Ich möchte Leute engagieren, die darin wohnen und bestimmte Aufgaben ausführen sollen, nach meinen Vorgaben. Ich möchte so bald wie möglich damit anfangen. Hervorragend. Bevor wir mit der Realisierung Ihres Projektes beginnen, brauchen wir ein Gefühl für die Dimension. Wie groß stellen Sie sich Ihr Gebäude vor? Groß. 6 oder 7 Stockwerke. Nasrul Ramwayes Familie gehörte einer hochstehenden Kaste an. Nas war Brahmane. Seine Eltern waren in den 60ern aus Kalkutta gekommen. Waren Sie mal in Paris? Nas vermittelte mir alles. Er veranlasste alles. Er war wie ein zusätzlicher Satz Gliedmaßen. Mein Vollstrecker. Erzählen Sie mir etwas von den Leuten, mit denen Sie das Gebäude füllen möchten. Werden die Leute dort auch wohnen? Mhm. Ja. Sie müssen sich aber daran gewöhnen, dass es für Sie 2 verschiedene Zustandsformen gibt. An und aus. Wie meinen Sie das? Naja, an, wenn Sie die Aufgaben ausführen, die ich Ihnen vorgebe. Mhm. Time Controls Hauptbeschäftigung war, sich um Leute zu kümmern. Die Kunden waren in erster Linie vielbeschäftigte Führungskräfte und exzentrische Filmstars. Time Control verwaltete die Terminkalender ihrer Kunden, nahm Nachrichten entgegen, managte die PR. Time Control organisierte auch die eher privaten Angelegenheiten. Essen ordern oder Lebensmittel einkaufen. Die Datenbanken mussten unglaublich sein. Ihre ganze Architektur, ihre Datenfelder. Welche Aufgaben sollen die Darsteller ausführen? Darsteller ist nicht das richtige Wort. Mitarbeiter. Teilnehmer. Nachspieler. Nachspieler? Nas gab meine Anforderungen in sein Gehirn ein und übersetzte sie in Manöver, die auszuführen waren. Ich konnte sie ihm ansehen. Hinter seinen Augen surrte es. Ich musste an einen Skarabäus denken. Wir sollten zuerst ein Gebäude finden. Sie können mich jederzeit erreichen. Ich werde Ihr Projekt persönlich betreuen. Vollzeit. Nas und ich entwickelten eine Methode. Wir teilten 6 Hauptgebiete auf dem Stadtplan ab, von denen wir meinten, dass mein Gebäude dort am ehesten zu finden sein könnte. Belgravia, Notting Hill, South Kensington, Baron's Court, Paddington und King's Cross. Nas teilte 5 seiner Leute ein. Ihr Job war es, die Blocks, die wir ihnen schickten, straßenweise abzulaufen. Ich fand mein Gebäude an diesem Tag nicht. Ich nahm ein Bad und ging ins Bett. Straßen und Gebäude liefen auf Fließbändern an mir vorbei. Mehrere liefen aufeinander zu, kreuzten sich, tauchten hinter oder untereinander durch wie ein gigantisches Autobahnkreuz. Beförderten Häuser, Gehsteige, Laternenpfähle an mir vorbei. Oh, das wird immer mühsamer, hochzukommen. Am Morgen begann ich zu verstehen, warum ich mein Gebäude in den 4 Tagen nicht gefunden hatte. Ich war rational an die Sache herangegangen, mit Logik. Ich musste das Ganze irrational anpacken. Unlogisch. Klar. Den Stadtplan nach der I Ching-Methode nutzen. Farben folgen. Sich ruckartig sprunghaft bewegen. Und einem Zahlensystem folgen. Nur gar keinen Plan machen. Gar keinen Plan machen. Ich verließ meine Wohnung, ging die senkrecht abgehende Straße ins Zentrum von Brixton. Ich ging nach rechts, dann nach links, damit es sich ausglich. Ich schoss über eine Abzweigung nach rechts hinaus, kehrte aber um und nahm sie doch noch. Kurz darauf stieß ich auf einen Sportplatz. Er lag eingezwängt in einem Gewirr von Seitenstraßen und war mit grünem Maschendraht eingezäunt. Es war ein Mehrzweckplatz. Eine Weile stand ich dort, dann drehte ich mich um und sah mein Gebäude. Es war groß und alt, vielleicht von 1890, 1900, und ragte 7 Stockwerke empor. Grandezza. Breite Stufen mit Schachbrettmuster führten von der Straße zu einer zweiflügeligen Eingangstür, über der als Relief der Name des Gebäudes eingemeißelt war. Madeline Mansions. Fast auf Anhieb sah ich den Besenschrank meiner Portiersfrau. So wie ich ihn in meinen Plänen skizziert hatte. Mit Besen, Schrubber und Staubsauger, die darin aneinander lehnten. Er befand sich etwa 2 Meter weiter rechts, als er hätte sein sollen. Aber es war die richtige Art von Schrank. Wollen Sie rein? Ja, danke. Eine Weile blieb ich am Treppenaufgang stehen und folgte mit meinem Blick den Windungen des Geländers. Die Wohnung des Motorradfreaks war nur eine Etage entfernt. Die des Pianisten nur 2. 2 Stockwerke darüber wohnte die Leberdame. Gut. Wenn ich meinen Kopf zurücklegte, konnte ich sogar ein Stück von meinem eigenen Treppenabsatz sehen. Ich spürte, wie in meiner rechten Körperhälfte ein Kribbeln einsetzte. Sehr gut. Welche Farbe haben die Dächer? Ich ging die Treppe hinauf. Etwa 2,5 Meter neben meiner Tür war ein Fenster. Ich lehnte mich dagegen und schaute über den Hof. Das gegenüberliegende Dach war flach, nicht gestaffelt. Es war auch nicht rot. Ich stellte mir die Katzen vor, wie sie dort herumstreunten. Sie verteilten sich auf den Dächern. Ja, ich hab's gefunden. Ausgezeichnet. Soll ich mich erkundigen, ob der Besitzer an einem Angebot interessiert ist? Kaufen Sie's. Wir engagierten einen Architekten, einen Innenarchitekten, einen Gartenarchitekten für den Hof. Bauunternehmer, die Handwerker, Elektriker und Klempner beauftragten. Wir hatten Bauleiter und Fachbauleiter, Anlieferkoordinatoren und Koordinationskontrolleure. Wir stellten Schauspieler, Requisiteure, Kostüm- und Maskenbildner ein. Es gibt ein Problem mit den Fenstern im 3. Stock. Sie müssen wieder raus, damit wir den Flügel reinbekommen. Mhm. Warum haben wir das nicht bedacht? Nas lächelte. Mir kam der Verdacht, dass er sich bewusst für eine unsystematische Vorgehensweise entschieden hatte. Okay, soll ich hier sitzen oder stehen oder... Der erste Schauspieler, den Nas und ich uns ansahen, war ein Mann, den ich als möglichen Motorradfreak ausgesucht hatte. Was ist daran so außergewöhnlich? Er hatte eine Textpassage zum Vorspielen vorbereitet. Irgendwas Platz. Modernes von Leuchten. Samuel Beckett. Das wollen wir nicht hören. Wir wollen Sie darüber informieren, was Sie machen sollen. Ah, also soll ich überhaupt keine Rolle spielen? Er wurde nicht engagiert. Ich bin mir nicht so sicher, ob die Theaterwelt der richtige Ort ist, Nachspieler zu finden. Aber wo sonst? Tja, Stadtteilzentren, Schwimmbäder, schwarze Bretter in Supermärkten. Die neuen Anzeigen brachten uns eine weitaus größere Auswahl an Leuten. Die alte Frau, die später die Leberdame wurde, war bei ihrem Bridge-Abend darauf aufmerksam geworden. Den Pianisten angelten wir über eine Musikerfachzeitschrift. Er war genau der Richtige für diesen Part. Schweigsam, schwermütig. Er hatte sogar eine Glatze. Sie machen Fehler. Dann wiederholen Sie die Stelle, die Sie falsch gespielt haben, immer wieder und wieder. Und wenn Sie dahinter gekommen sind, wie es geht, wiederholen Sie sie noch ein paar Mal in normalem Tempo. Können Sie mir folgen? Ich mache absichtlich Fehler. Ganz genau. Ich mach's. Kann ich einen Vorschuss haben? Nas und ich widmeten uns gemeinsam den Feinheiten. Jetzt mussten wir uns auf die allerkleinsten Details konzentrieren. Zum Beispiel den Riss richtig hinzubekommen. Ich hatte immer noch das originale Tapetenstück. Es war uns nicht klar gewesen, wie schwer es sein würde, den Putz so reißen zu lassen, wie wir es wollten. Ich mische Putz so, dass er nicht reißt. Ja, dann machen Sie jetzt eben falsch, was Sie normalerweise richtig machen. Was ist das? Ja? Dieser Song? History Repeating von den Propellerheads. Ja? All just a little bit of history repeating. Wie ist das? Ja, ziemlich gut. Aber jetzt fehlen noch die blauen und gelben Farbkleckse. Nicht mein Job. Ich bin weg. Mein Wohnzimmer und die Küche waren gut geworden. Ich bekam auch die richtige Sorte von Pflanzen zu guter Letzt. Der Kühlschrank kam am nächsten Tag. Er sah genau richtig aus, aber beim Öffnen klemmte die Tür jedes Mal ein bisschen, so wie laut Greg alle Kühlschranktüren. Nee. Das kotzt mich an! Das kotzt mich wirklich an! Wir hätten noch mal einen produzieren können, bei dem die Tür nicht so klemmt. Wozu macht man das Ganze eigentlich? Wenn es dann hinterher doch wieder klemmt. Was genau meinen Sie? Das sollte verdammt nochmal nicht passieren, Nas. Wir testeten auch den Leberbratgeruch. Schweineleber. Großartig. Ja, das Zischen und Brutzeln hat genau die richtige Lautstärke. Aber etwas stimmt noch nicht ganz. Der Geruch ist irgendwie merkwürdig. Ein bisschen wie Kordit. Kordit. Ich habe noch nie Kordit gerochen. Aber wissen Sie, was es sein könnte? Die Pfannen sind neu. Die beiden letzten Tage waren Kehraustage. Wir gingen durchs Gebäude und durchsuchten es nach Fehlern. Ungereimtheiten, Auslassungen. Selbst als alles perfekt war, machten wir 4 weitere Kehrausdurchgänge. Ja. Endlich kam der Tag des ersten Nachspiels, der 11. Juli. Wir hatten den Beginn auf 14 Uhr festgesetzt. Die Stimmung war feierlich. Nervös? Ja. Im Gebäude herrschte eine schweigende, beklemmende Atmosphäre. Die Portiersfrau-Nachspielerin stand in der Eingangshalle und eine der Kostümbildnerinnen nestelte an den Riemen ihrer Maske. Ihr Gesicht war mir nicht eingefallen. Ja. Eine Leerstelle. Sie wissen, was Sie zu tun haben. Ja, einfach hier stehen. In der Wohnung im 3. Stock stieß der deprimierte Pianist bereits auf die ersten Schwierigkeiten. Hören Sie das? Genau richtig. Genau richtig. Sehr gut. Wir gingen weiter nach oben. Einige Mitarbeiter verließen das Treppenhaus und zogen sich hinter Türen zurück. Funkgeräte in der Hand. Das ist alles Ihres. Rufen Sie mich an, wenn Sie anfangen möchten. Ich stand eine Weile allein in meinem Wohnzimmer, ging ins Bad, betrachtete den Riss an der Wand. Nicht nur der Riss, sondern der ganze Raum. Wasserhahn, Farben, alles. Perfekt. Perfekt. Bereit? Ja. Gut. Ich gebe das Startzeichen für die Leber und die Katzen. Damit fangen wir an. Ja. Ich ging zum Küchenfenster. Auf den Dächern des gegenüberliegenden Gebäudes öffneten sich die Türen von 2 kleinen Schuppen. Aus jeder wurden 2 Katzen hinausgeschoben. 3 von ihnen begannen langsam über die Dächer zu spazieren, jede in eine andere Richtung. Die 4. setzte sich einfach hin. Sie wurde durch das wellige Glas in die Länge gezogen und schien zu schlittern. Von unten kam ein Prasseln. Feuchte Leber landete in heißem Öl. Ein paar Sekunden lang klang es, als wurde ein paar Straßen weiter ein Feuerwerk abgebrannt. Ich schlenderte zurück und wartete darauf, dass mich der Leberduft erreichte. Nas? Ja? Das stimmt nicht, dieser Geruch. Ich dachte, man hätte dafür gesorgt, dass die Pfannen gebraucht sind. Ich frage gleich nach. Bleiben Sie dran, ja? So, was? Weitermachen, was? Einfach weitermachen, ja? Sie sind gebraucht. Was stimmt nicht mit dem Geruch? Diese beißende Schärfe, das... Ein bisschen wie Kordit? Wie Kordit, ja? Ich legte wieder auf und ging in meinen Küchenbereich. Die Pflanzen raschelten in ihren Körben, als ich vorbeikam. Ich streifte die hüfthohe Kante der Küchenzeile, genauso wie ich sie in meiner ersten Erinnerung gestreift hatte, indem ich mich halb zur Seite drehte und dann wieder zurück. Die hüfthohe Kante der Küchenzeile halb zur Seite drehen, dann wieder zurück. Das Hemd streift flüchtig das Holz. Meine Bewegung war allerdings nicht geschickt genug. Mein Hemd blieb kurz an der Ecke hängen, als ich vorbeikam. Nicht heftig, es riss nicht. Blieb aber doch eine halbe Sekunde zu lang am Holz hängen, liebkoste es zu stark. Das war nicht richtig. Ich versuchte es noch einmal. Diesmal berührte mein Hemd das Holz überhaupt nicht. Ich versuchte es ein drittes Mal. Jetzt bekam ich den Teil mit dem Hemd richtig hin, aber nicht das Drehen. Es war schwierig, das ganze Manöver. Ich musste es üben. Zum Kühlschrank, die Tür auf. Ohne Widerstand, mit einer geschmeidigen, gleichmäßigen Bewegung. Ich ging zum Kühlschrank und machte die Tür auf. Die Tür gab ohne Widerstand nach. Öffnete sich mit einer geschmeidigen, gleichmäßigen Bewegung. Ich machte sie zu und dann wieder auf. Wieder einwandfrei. Ich bin bereit. Es kann losgehen. Gut, zählen Sie ab jetzt 30 Sekunden und gehen Sie dann aus der Tür. Genau 30 Sekunden. Eins, zwei, drei. Ich stand mitten im Wohnzimmer, meine Hände leicht angehoben, die Handflächen leicht nach oben gedreht. 28, 29, dann verließ ich meine Wohnung. 30. Die Gold- und Silbereinsprengsel im Granit. Bedeckt von einem leichten Mantel aus in Teergel eingeschlossenen Staubkörnchen. Die Nicht-Eisen-Metallgeländer und die mattschwarzen Holzhandläufe darüber. Ich fühlte mich wie ein Astronaut, der die ersten Schritte der Menschheit über die Oberfläche eines bislang unberührten Planeten macht. Das Fließen der Klaviermusik, das beständige Brutzeln der Leber, die verwaisten, herrenlos treibenden Signale von Radios und Fernsehern, der Staubsauger. Wie es unten im Hof beim Motorradfreak scheppert und hämmert. Ich hörte das Türschloss der Leberdame klappern und klicken. Dann kam sie langsam heraus. Eine kleine Mülltüte in der Hand. Sie trägt eine hellblaue Strickjacke. Ihr Haar von einem Kopftuch zusammengehalten. Ein paar weiße, drahtige Strähnen sprießen darunter hervor. Wir hatten Ewigkeiten an diesem Moment gearbeitet. Oh, wird immer mühsamer. Hochzukommen. Ich erstarrte. Auf die Worte, die sie zu mir sagte, waren wir nicht gekommen. Ich hatte mir das Hirn zermartert. Ja, von Mal zu Mal? Die Worte waren mir einfach eingefallen. Moment! Die Leberdame stoppte. Das war... Sie wirkte ziemlich nervös. Ganz ausgezeichnet. Ich möchte es wiederholen. Alles nochmal auf Anfang. Ich werde hier an der ersten Treppenstufe anfangen. Diesmal hielt ich vor dem Fenster an der ersten Kehre an. Ich lehnte meine Stirn an das Glas und ließ beide Arme ein klein wenig an der Fensterscheibe hinaufgleiten. Als ich bei der dritten Stufe war, hörte ich ein Summen oder Kratzen. Gleich danach bewegte sich die Klinke. Und die Leberdame kam wieder herausgeschlurft. Eine kleine Mülltüte in der Hand. Ihre linke Hand ins Kreuz gestützt. Sie stellt die Tüte vorsichtig ab, verharrt kurz und wendet dann, immer noch gebückt, den Kopf. Wird immer mühsamer, wieder hochzukommen. Ja, von Mal zu Mal. Wieder hatte ich ein Gefühl des Gleitens, von leichter Kompaktheit. Der Augenblick schien sich auszudehnen und zu einem Teich zu werden, der alles seiner ruhigen Zufriedenheit einverleibte. Nochmal, gleich nochmal. Ja, einfach, gerne. Ja, machen wir es einfach gleich nochmal, ja? Nee, lassen Sie nur. Es hat das jetzt zerstört. Wir müssen nochmal von vorne anfangen. Irgendjemand muss den Fleck wegmachen. Wir werden es wieder abstreuen und schmörgeln müssen. Eine gute Stunde, bis es wieder genauso aussieht. Eine Stunde? Eine Stunde, ja. Das geht nicht. Es muss... Okay, erledigt das. Ich werde so lange woanders weitermachen. Ich ging an der Tür des Pianisten vorbei, weiter bis in die Eingangshalle. Hier begann das Gefühl von Sirren und Intensität zurückzukehren. Meine Portiersfrau stand dort. Ich öffnete die Tür zu ihrem Schrank und stieg hinein. Der Besen, der Schrubber mit dem Eimer und der Industriestaubsauger. Es war, als hätte ich mich zu einer der geheimsten Kammern meiner Vision durchgegraben. Vertraut. Warm. Es war ein guter Platz. Ich schaute auf die Portiersfrau. Ihre Schultern hoben und senkten sich im Rhythmus ihres Atems. Der Blick, den ich auf sie hatte, war der eines Mörders. Versteckt durch einen Spalt auf ihren Rücken schauend. Ich wollte gerade in den Garten gehen, als ein kleiner Junge hereinkam. Hallo. Es war einer der Schüler des Pianisten. Er war vielleicht 10 oder 11. Er wirkte verängstigt. Entschuldigung. Ich lächelte ihm zu. Ja, ja, mach nur weiter. Ist alles in Ordnung. Ich wartete und ging dann in den Hof. Der Motorradfreak befand sich etwa 3 Meter rechts von mir. Lassen Sie den Fleck da, wenn Sie fertig sind. Ja? Auf dem Boden unter dem Motor seines Motorrads hatte sich ein Ölfleck gebildet. Es sah ein bisschen aus wie ein Schatten. Wieder lassen. Aber konsistenter. Er soll nicht verschmiert oder abgedeckt werden. Was auch immer, achten Sie darauf, dass er nicht beseitigt wird. Verstanden? Ich verließ ihn und ging zu den Schaukeln. Ich bezahlte ihn dafür zu tun, was ich sagte. Scheißkerl. Es sah nicht nach Regen aus. Der Himmel mit der seltsam wogenden Wolke war blau. Ich ließ mich von der Schaukel gleiten und legte mich darunter auf den Rücken. Sah ihr zu, wie sie über meinem Kopf gegen den Himmel hin und her schwang. Ich ließ meine Arme leicht über das Gras gleiten, breitete sie aus, drehte die Handflächen nach oben, bis das Kribbeln wieder in meinem Körper aufstieg. Wir werden versuchen, das hinzukriegen. Aber abgesehen davon, wie fanden Sie, ist es gelaufen? Es lief... Naja, es lief... War es ein Erfolg in Ihren Augen? Ein Erfolg? Nein. Aber meine Bewegungen hatten sich heute anders angefühlt. Es war ein Anfang. Mein ganzes Bewusstsein. Anders. Besser. Ein sehr guter Anfang. Die nächsten Wochen beschäftigten uns mehrere Probleme. Das Fett der Leber verstopfte den Dunstabzug und die Katzen fielen. Das war's, was ich am Tag des ersten Nachspiels gesehen hatte. Der schwarze Streifen, den ich für einen optischen Effekt gehalten hatte. Am Ende des zweiten Nachspieltages waren 3 abgestürzt. Sie starben alle. Was wollen Sie machen? Naja, mehr beschaffen. Wie viele? Bei einer Verlustrate von 3 alle 2 Tage... Eine ganze Menge, würde ich sagen. Ständiger Nachschub. Macht Ihnen das gar nichts aus? Im Hof ließ einer seiner Männer gerade eine zerschmetterte Katze in einen Müllsack gleiten. Nein. Wir können nicht erwarten, dass alles von Anfang an perfekt funktioniert. Es ist ein Lernprozess. Als ich an einem der folgenden Tage nach Brixton zurückfuhr, entschied ich, einen Umweg zu machen. Auf der Brücke wendeten einige Autos und fuhren zurück in die Richtung, aus der ich gerade kam. Auf der anderen Seite war eine Polizeiabsperrung. Die Zone begann in der Nähe der Telefonzelle, von der aus ich Mark Dorbney angerufen hatte. Was ist denn passiert? Ein Zwischenfall. Wenn Sie jetzt bitte wenden und zur nächsten Kreuzung zurückfahren. Was für eine Art Zwischenfall? Schießerei. Bitte fahren Sie zurück. Wer wurde erschossen? Ein Mann. Sie müssen einen Umweg machen über Camberwell oder Brixton Zentrum. Ein Umweg? Ja, natürlich. Ich bat Nas um Informationen. Danke. Die Details waren vage, aber es schien etwas mit Drogen zu tun zu haben. Ein Schwarzer um die 30. Er war mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und zwei andere Schwarze in einem Auto hatten angehalten und auf ihn geschossen. Er war sofort tot. Wissen Sie denn mehr? Noch nicht. Aber ich kann Sie auf dem Laufenden halten, wenn neue Informationen reinkommen. Möchten Sie das? Hallo? Hallo? Ich möchte, dass Sie mir den Ort beschaffen, sobald die Polizei damit fertig ist. Die Kriminaltechnik ist nichts Geringeres als eine Kunstform. Nein, sie steht höher. Ist verfeinerter als irgendeine Kunstform. Warum? Weil sie echt ist. Man nehme nur einen Aspekt, etwa die Diagramme. Mit ihren Linien, Pfeilen und schraffierten Balken sehen sie aus wie abstrakte Gemälde. Tanzende Formen, grazil und kunstvoll. Dabei sind sie ganz und gar nicht abstrakt. Sie protokollieren Gräueltaten. Jede Linie, jede Zahl, jeder Winkel, schon die Tinte, vibriert vor nahezu unerträglicher Gewalt. Schreit, hier ist etwas geschehen. Ist jemand gestorben? Eine Schusswaffe funktioniert ähnlich wie ein Verbrennungsmotor. Die Zündpatrone. Der ganze Prozess ist extrem formalistisch. Man teilt seine Bewegungen in Phasen, die wiederum in Abschnitte und Unterabschnitte eingeteilt sind. Muster sind wichtig. Am Tatort bewegt man sich nach einem bestimmten Muster, das der Chefermittler vorher festgelegt hat. Wenn ich der Chefermittler wäre, würde ich mich für die Form eine 8 entscheiden. Abdrücke von Turnschuhen, Fingern oder Reifen. Fotografieren, lokalisieren, festhalten. Ein Motor ist wie ein einzelner Schuss, der sich unendlich selbst wiederholt. Endlich kam unser Maulwurf durch. Nas brachte mir den Polizeibericht eines Abends in meine Wohnung. Die Mörder parkten ihr Auto vor dem Lokal Green Man, stiegen aus und eröffneten das Feuer mit Uzi-Maschinenpistolen. Das Opfer stieg auf sein Fahrrad und versuchte wegzufahren, bog aber zu scharf in die Belinda Road ein und stürzte auf die Fahrbahn, als sich das Vorderrad unter ihm verdrehte. Ich spürte dieses Kribbeln, das sich vom unteren Ende meiner Wirbelsäule aus ausbreitete. Er kam wieder hoch und machte noch 2 oder 3 Schritte die Belinda Road entlang, während die Mörder weiter auf ihn schossen. Dann ging er das letzte Mal zu Boden. Als der Krankenwagen kam, war er bereits tot. Es gab seitenweise detaillierte Zeichnungen. Die Telefonzelle, die Straße, Bordstein, Poller, sogar eine Pfütze, in die einiges Blut des Opfers geflossen war. Sie zeigten seine jeweilige Position und die der Mörder. Das Kribbeln war in mein Gehirn gewandert. Ungefähr so, wie wenn man beim Chinesen zu viel Glutamat isst. Die Zeichnungen wurden zu Karten, um vergrabene Schätze zu finden. Dann zu Anleitungen, um Möbel zusammenzubauen. Zu militärischen Planskizzen. Ich driftete ab, über die Berge hinweg. Trieb neben den Generälen und Fußsoldaten und Köchen und Elefanten dahin. Wie heißt er? Wer ist das? Dieser Mann ist Arzt. Was? Sie haben hier einfach gesessen. Ich habe mit meiner Hand vor Ihrem Gesicht herumgewedelt. Sie haben nicht mal Ihre Augen bewegt. Wie lange ist das her? Mir geht's gut. Schicken Sie diesen Mann weg. Halten Sie Ihren Kopf bitte still. Nein, Nas, jetzt! Bitte verlassen Sie meine Räumlichkeiten, sonst lasse ich Sie verhaften. Ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie mich nicht helfen lassen. Verlassen Sie augenblicklich meine Räumlichkeiten! Bitte, bitte. Wann können wir es machen? Nächste Woche. Na, das ist viel zu spät. Es wird nicht bleiben, wenn wir eine ganze Woche warten. Was wird nicht bleiben? Ich glaubte, eine weitere Katze vom Dach fallen zu sehen. Übermorgen. Spätestens. Warum war ich so besessen vom Tod dieses Mannes, den ich gar nicht kannte? Natürlich gab es Gemeinsamkeiten. Er war von etwas getroffen worden, hatte das Bewusstsein verloren, wie ich. Wir waren beide in eine Zone geraten, wo totale Finsternis, Schweigen, Leere herrschte. Ohne Erinnerung, ohne Vorahnung. Eine Zone, in die keinerlei Stimuli von außen drang. Er war dort geblieben. Aber für kurze Zeit hatten wir beide an der gleichen Stelle gestanden, unbeirrt. Dieser Mann war zum Symbol der Vollkommenheit geworden. Indem er auf dem Asphalt gestorben war, hatte er das getan, wonach ich suchte. War eins geworden mit seiner Umgebung. Hatte sich in ihr verströmt, bis es keinen Abstand mehr gab. Er hatte aufgehört, getrennt zu sein, den Umweg ausgelassen. Und? Gut geschlafen? Wie viel Zeit haben wir? Bis 6 Uhr heute Abend. Lassen Sie es verlängern. Sie geben uns nicht mehr Zeit. Ja, dann zahlen Sie. Bieten Sie das Doppelte. Und wenn Sie ablehnen, dann verdoppeln Sie nochmal. Der abgesperrte Bereich verlief zwischen der Brücke und einer Ampel. Aber davon war nur etwa ein Drittel tatsächliche Nachspielzone. Normalerweise sieht man sowas, wenn es einen Unfall gab. Bitte? Oder ein Volksfest. Ja, wenn es auf einer Wiese ist. Hm. Autos, Leute. Oh ja, ich verstehe. Ich mag Volksfeste. Ja? Ja. Ich auch. Wo sind die Nachspieler? Zwei Schwarze standen herum und tranken Kaffee. Ein Dritter fuhr mit einem roten Rennrad kleine Kreise und versuchte mit den Füßen dabei nicht den Boden zu berühren. Ist das das Opfer? Ja, er da. Er kann gehen. Ich werde seinen Part übernehmen. Flughäfen, Bahnhöfe, Licht, Umzüge, nah und fern. Was bedeutet Licht? Aus dem Augenwinkel sah ich den BMW auf der anderen Straßenseite an der Telefonzelle vorbeifahren. Es hatte begonnen. Die Drehung des Fahrrads. Zwei Männer steigen aus dem mattroten Auto an der Straße geparkt. Das Fahrrad rollt vorwärts, der Lenker eiert, ein Blick zurück. Maschinenpistolen werden hervorgeholt und zielen auf den Radfahrer. Oi! Tossa! Hey, stupid con! Es war sehr gut. In meiner Wirbelsäule fing es wieder an zu kribbeln. Der erste Mann eröffnet das Feuer, der andere ebenfalls keine halbe Sekunde später. Er zieht beim Schießen eine Grimasse. Das Gesicht des anderen bleibt ausdruckslos, gleichgültig. Das Gesicht eines Mörders. Genau vor der Pfütze drehte ich das Rad scharf nach rechts und wurde über den Lenker geschleudert. Als ich fiel, stürzte mir ein Chaos von Bildern entgegen. Eine Ecke der namenlosen schwarzen Bar, ein Streifen Gold, ein Stückchen Himmel, ein Laternenpfahl, Asphalt und die bunten Muster, die auf der Oberfläche der Pfütze schwammen. Wir wiederholten die Szene 5-mal. Dann war ich zufrieden. Jetzt konnten wir an ihrem Inneren, den innersten Details, arbeiten. Wir machen es jetzt mit halber Geschwindigkeit. Sie meinen, wir sollen langsamer fahren? Fahren, laufen, alles. Alles. Dasselbe wie eben, aber mit halber Geschwindigkeit. Wie bei einer Wiederholung im Fernsehen. Naja, so ungefähr. Nur, dass ihr eure Bewegung nicht in Zeitlupe macht. Macht sie normal, aber mit der Hälfte des normalen Tempos. Oder macht es in normalem Tempo, aber nehmt euch doppelt so viel Zeit dafür. Okay. Okay, Sie sind der Boss. Nicht so schwierig. Die Drehung des Fahrrads. Zwei Männer steigen aus dem mattroten Auto. Das Fahrrad rollt vorwärts. Ein Blick zurück. Maschinenpistolen zielen auf den Radfahrer. Ui! Der Gehsteig schien, als ich ihn diesmal betrat, sogar noch üppiger gemustert als zuvor. Wie eine handgenähte, gemusterte Flickendecke, ausgebreitet für diesen Mann, damit er darauf seine letzten Schritte machen konnte. Ein gestepptes Totenbett. Diesmal fiel ich gelassen über den Lenker. Ruhig, nahm mir Zeit, die mittlerweile vertrauten Momentaufnahmen willkommen zu heißen. Alles kippte. Auf zwei blau-weißen Schildern hieß es, Notausgang freihalten. Notausgang. War es das, was mein Mann gesehen hatte, kurz bevor das Leben aus ihm herauströpfelte? Ich verließ diesen Ort nicht. Zumindest nicht aus eigener Kraft. Ich erinnere mich undeutlich, hochgehoben und über eine Art Bett gehalten worden zu sein. Liebevoll und vorsichtig. Aber dem kann ich nicht wirklich trauen. Der zeitautonome Traumasymptom. Massengesicht, reduzierter Lidschatten, Zahnradphänomen, Mydriasis. Mydriasis? Eine Pupillenerweiterung. Das alles weist auf Katecholaminmangel im zentralen Nervensystem hin. Dabei hohe Opioidkonzentrationen. Opioide? Er hat ganz bestimmt keine Drogen genommen, das wüsste ich. Aber eine Traumareaktion ist häufig durch endogene Opioide vermittelt. Der Körper erzeugt seine eigenen äußerst starken Schmerzmittel. Je stärker das Trauma, desto stärker die Dosis. Und demzufolge auch das Verlangen, neue Auslöser zu finden. Ja, um das tolle Gefühl wieder zu erleben, den Kick, die Gelassenheit. Es ist nicht auf ihn geschossen worden, oder? Ich glaube nicht. 3 Tage verbrachte ich mehr oder weniger in Trance. Es war wie im Wachkoma. Lange Phasen, in denen ich keinerlei Reize um mich herum registrierte. Geräusche, Licht, aber doch vollkommen bei Bewusstsein war. Gerüstteile, das ist nicht so schlimm. Jedes Mal, wenn ich die Schwelle überschritt, schien die Zeit auszusetzen. Jeder Augenblick weitete sich zu einem großen, warmen, gelben Teich, in dem ich einfach nur liegen konnte. Passiv. Endlos. Er möchte bloß authentisch. Das ist das. Nein, ein bisschen klein. Schostakowitsch. Rachmaninow. Ein Residuum. Alte Bruchstücke, die sich wiederholen. Bit of history repeating. Sind Sie wieder unter uns? Ich erwachte bei vollem Bewusstsein. Ich starrte auf das Modell der ersten Schießerei. Ich lag auf dem Boden daneben. Nas, ich möchte... Nas hatte sich schon immer sehr engagiert für meine Projekte eingesetzt, von Anfang an. Aber sein Einsatz war ausschließlich beruflicher Natur gewesen. Seine Augen waren glasig. Die ihm eigene logistische Begabung vermischte sich mit etwas anderem. Vielen Dank. Vielen Dank, wofür? Für die... Nas. Einfach für die... Ich hatte noch nie so viele Informationen zu bewältigen. Nas war ein Eiferer. Aber sein Eifer war nicht religiöser, sondern bürokratischer Natur. Er war berauscht. Infiziert. Vorwärts getrieben, einzig und allein durch die Möglichkeiten der Informationsverarbeitung, die ihm meine Projekte eröffneten. Jedes noch komplexer, noch extremer als das vorige. Mein Vollstrecker. Was ich als nächstes nachspielen möchte, ist ein Banküberfall. Zu ihren Glanzzeiten war sie eine der erfolgreichsten bewaffneten Räuberinnen des Vereinigten Königreichs. Sie hat nicht nur zahllose Banken ausgeraubt, sondern auch Kunstwerke, Kleidung, Tabak und Fernseher gestohlen. Sie hat LKWs entführt und Lagerhallen geplündert. Eine Meisterin im Verschwindenlassen riesiger Dinge, was ihr in der Unterwelt den Namen Elefantendieb eingebracht hat. Oder kurz, Elefant. Sie studieren? Gewichtheben ist okay für Mörder und Psychos. Aber wenn man nur ein bisschen Grips hat, will man die Zeit im Gefängnis nutzen, um sich zu bilden. Warum Kriminalpsychologie? Wenn man eine Sache nicht wiederholen will, muss man sie verstehen. Oh, das ist gut. Wenn man eine Sache nicht... Moment, aber ich will Sachen wiederholen. Ja, darüber hat Nasrul mich informiert. Und ich will sie nicht verstehen. Das ist der Punkt. Sie wollen mir eine enorme Summe zahlen, damit ich Sie berate, wie man einen Bankraub nachstellt. Nachspielt. Aber bis ins allerletzte Detail. Bei mir muss es richtig sein. Ganz und gar richtig. Im Innern. Also. Also? Oh. Ja, wo soll ich anfangen? Ich denke, dass ich Ihnen für Ihre Zwecke etwas über Choreografie erzählen sollte. Choreografie? Hm. Wer steht wo, wer macht was, wann und wie sich alle bewegen. Hm. Das gilt nicht nur für die Bankräuber, sondern auch für die Bank. Sie wissen doch nicht, dass Sie überfallen werden. Falsch. Sie wissen nicht, wann das passieren wird. Die 7 Regeln hängen in jeder Filiale. 1. Ruhe bewahren und die Täter nicht provozieren. 2. Alarm auslösen. 3. Nur den verlangten Betrag herausgeben. Immer zusammen mit dem Registriergeld. Die Geldscheine sind normalerweise markiert. Manchmal ist eine Farbpatrone dabei, die nach etwa einer Stunde explodiert. Ja. 4. Nicht ans Telefon gehen. 5. Nichts berühren, was Sie berührt haben. 6. Die Räuber beobachten. 7. Sich merken, in welche Richtung sie geflüchtet sind. Deswegen folgt ein Überfall idealerweise einem strikten Aktions- und Reaktionsschema. A macht X, B macht Y als Reaktion, A macht dann Z und die ganze Interaktion nimmt ihren Lauf. Was alles verdirbt ist, wenn etwas Unvorhergesehenes dazwischen platzt. Wie mit der Karotte. Man kann nicht verhindern, dass die Kette, die dazu führt, dass man später von der Polizei geschnappt wird, in Gang gesetzt wird. Das Ziel ist, genügend Zeit herauszuschinden, um rein, raus und wieder wegzukommen. Wie macht man das? Durch Schock. Es ist wieder Psychologie, nicht wahr? Man stürmt rein, feuert einen Warnschuss ab. Und die Angestellten haben zu viel Angst, den Alarm auszulösen. Also, dieser Banküberfall, den Sie nachspielen wollen. Geht es um einen bestimmten? Einen, den ich gemacht habe? Nein, keinen bestimmten. Eine Mischung aus verschiedenen. Wirklichen und fiktiven. Und solchen, die geschehen könnten, die geschehen sind oder die vielleicht irgendwann einmal geschehen werden. Ja, Achtung, zwei. 3 Wochen nach unserem ersten Treffen mit Samuels im Blueprint Café waren wir soweit. Das hier war das bei weitem ambitionierteste meiner Projekte. Wir gingen die Sequenz unzählige Male durch. Es lief alles sehr gut. Wir haben das auch gemacht. Was gemacht? Trockenübungen, Simulationen vor jedem größeren Überfall. Ernsthaft? Sie meinen, Sie haben die Überfälle vorher nachgespielt? Naja, das sage ich ja gerade. Nicht nachgespielt, vorgespielt, würde ich eher sagen. Aber ja, natürlich. Mir wurde schwindelig. Ich muss nach Hause. Was? Ich muss nach Hause. Oh, ach, richtig. Ich lasse Sie nach Hause bringen. Kommen Sie. Ich lag da und schaute lange auf die 3 Schaumgebirge, verglich sie miteinander. Der Dampf, der aus der Badewanne aufstieg, schien Bewegungsmuster des Banküberfalls nachzubilden. Die Offenbarung war wie ein Schock. Nas, hören Sie zu. Hören Sie zu, Nas? Was? Ich hatte eine Idee. Ich möchte, dass das Nachspiel des Banküberfalls in die echte Bank verlegt wird. Aber Sie sollen keine Erlaubnis einholen. Niemand soll vorher davon erfahren. Ja, aber woher wollen Sie wissen, dass es kein echter Überfall ist? Das werden Sie nicht. Aber das macht nichts. Sie sind genau darin geschult. Nas? Sind Sie noch dran? Das ist brillant. Einfach brillant. Nas machte mit. Natürlich tat er das. Von rechts wegen war das, was wir vorhatten, ein Bankraub. Keine Aufführung, keine Simulation, keine Reinszenierung. Dieses letzte Projekt mit seiner vertrackten Komplexität, bei dem so extrem viel mehr auf dem Spiel stand, stellte ihm einen perfekteren, viel raffinierteren Kick in Aussicht als alle bisherigen. Lasst es einfach mal ablaufen. Übt es mal für euch selbst. Wenn unser Überfall echt wäre, ein normaler, meine ich, dann wären 8 Leute beteiligt. 5 Bankräuber, 2 Fahrer und der Show-Out-Mann. Wir hatten nur diese eine unwiederholbare Chance. Aber in unserem Fall haben wir... Macht es nochmal, das muss natürlich 34 aussehen. 34 primäre Nachspieler und 6 unmittelbar beteiligte Assistenten, ebenso wie 27 andere Nachspieler, die nicht mehr erforderlich sind. Sie müssen aber davon überzeugt sein, weiter bis rechts zur allerletzten Minute erforderlich zu sein. Also bei 34 plus 6 plus 11 sekundären und weiteren 28 vom tertiären Hintergrundpersonal, das sind Caterer, Handwerker, Taxifahrer, kann man sich ungefähr ausrechnen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Informationen durchsickern, bei gut 100% liegen dürfte. Naja, dann sagen Sie niemandem was. A, das funktioniert nicht. Die Fahrer müssen Fluchtwege in Erfahrung gebracht haben und Ausweichrouten. B, das ist nur die Hälfte des Problems. Ein Drittel. Rechts, weiter rechts. Neben dem Durchsickern nach außen müssen auch Sicherheitsmaßnahmen gegen das Durchsickern nach innen getroffen werden. Und dann besteht auch noch die Gefahr des seitlichen Durchsickerns. Danach werden wir verschwinden müssen. Wo sollen wir denn hin? Ich schaute zum Himmel. Übrig geblieben, wie ein Splitter. Oder wir nehmen einfach Flugzeuge. Was? Damit würden wir von der Bildfläche verschwinden. Nas ganzer Körper spannte sich an. Er war eine Weile vollkommen statisch. Seine Muskulatur erstarrte. Während der Teil von ihm, der die Berechnung anstellte, die gesamte Energie des Systems beanspruchte. Flugzeuge sind eine sehr gute Idee. Endlich war es soweit. Es hat nie aufgehört, sich zu ereignen. Periodisch, überall. Das Echo eines Echos eines Echos. 6 Bankräuber-Nachspieler und 2 Fahrer in 2 Autos. Die Nachspieler, die mit mir im Auto saßen, schauten fasziniert aus dem Fenster. Starrten auf die Leute. Geschäftsleute, Mütter mit Kinderwagen. Guck mal. Passanten. Auf der Suche nach Rissen in ihrer Fassade, die sie als Nachspieler entlarven würden. Er kommt. Der Transporter kommt. Ich hatte das wieder und wieder gehört. Aber jetzt klangen die Worte anders. Sie waren wahr. Der Transporter biegt in die Stummelstraße ein und parkt. Der Transporter tauchte auf dem Schauplatz auf, wie ein Wesen, das aus einer Höhle auftaucht. Oder wie ein Bild auf Fotopapier, wenn es in Flüssigkeit getunkt wird. Wow. Das ist einfach... Wow. Show-out. Der Nachspieler taucht in der Tür auf. Ich glitt über die Straße Richtung Bankeingang und streifte dabei meine Eishockeymaske über. Mein Gleiten wurde von den 4 anderen gespiegelt, wie Synchronschwimmer, die aus den Ecken eines Beckens zur Mitte hin in Formation gleiten. Bankräuber-Nachspieler 2, 3 und 4 stürmen in die Eingangshalle der Bank. 2 feuert mit seiner Schrotflinte den Warnschuss ab, bevor er die Waffe auf die Bankangestellten richtet und sie anweist, von ihren Schaltern zurückzutreten, während 3 ebenfalls eine Waffe auf sie richtet. Alle auf den Boden! 4 und 5 gehen inzwischen weiter und zertrümmern mit Vorschlaghämmern die Luftschleusentür. Ich begann die Sequenz. Mich vorwärts bewegen durch die kaputte Luftschleuse zu 4 und 5. Einen der Säcke nehmen und durch die Tür. Sobald sie sich innerhalb des mit Panzerglas gesicherten Raums befinden, stößt 3 zu ihnen und hilft, die Säcke aus der Bank zu tragen, während 2 seine Waffe auf die Angestellten und Kunden gerichtet hält. Auch das hatte ich unendlich oft trainiert. Aber jetzt war es anders. Der Sack war imposanter. Die vereinzelten kleinen Buchstaben und Zahlencluster waren kryptischer. Es war schwierig, ihn hochzuheben. Ein System. Ich muss es nicht erst lernen. Bankräuber-Nachspieler 4 trifft an der Tür auf 1, um mit ihm hinter den anderen die Bank zu verlassen. 2 war immer noch statisch, schwenkte seine Waffe langsam und gleichmäßig wie ein Rasensprenger. Ich ließ meinen Blick über die Oberfläche des Teppichs schweifen, bis zu der Falte, bei der 5 gleich sein beinahe Stolpern nachspielen würde. Der Fuß drängt nach vorne, die Zehen nach unten gerichtet, nach hinten. Drehen sich wie die Zehen eines Balletttänzers. Aber in diesem Teppich war keine Falte. Wie sein Fuß nach der Falte tastet, während sich sein restlicher Körper weiter vorwärts bewegt. Er reißt den Fuß hinter sich in die Luft. Das ganze Bein hebt sich hinter ihm bis in die Waagerechte. Bis es so weit oben ist, dass seine Schultern nach unten gezogen werden. Und er fällt. Es war sein Kopf, der zuerst Kontakt mit 2 aufnahm. Sie fielen lange und langsam. Ich sah, wie das Bein einknickte. So wie in alten Filmen die Beine einer angeschossenen Giraffe einknicken. Und dann aufgab. Allerdings gab nicht alles von 2 auf. Seine rechte Hand blieb in der Luft. Der Zeigefinger hakte am Abzug fest. Der Reflex, sich am letzten noch erreichbaren stabilen Ding festzuhalten. Die Waffe ging los. 4 krümmte sich und brach genau vor mir zusammen. Wunderschön. Brecht das Nachspiel ab. Er ist verletzt. Wir müssen das Nachspiel sofort abbrechen. Hey, alles gut, alles gut. Es ist abgebrochen. Das Nachspiel ist jetzt abgebrochen. Wir müssen das Nachspiel sofort abbrechen. Niemand bewegte sich. Natürlich. Dieses Nachspiel konnte man nicht abbrechen. Nicht einmal ich hätte es abbrechen können. Das ist echt. Das Kribbeln ging vom tiefsten Punkt meiner Wirbelsäule aus und durchströmte meinen ganzen Körper. Ich fühlte mich schwerelos. Ich kniete mich neben 4. Das Blut kam als gleichmäßige, breite Kolonne aus seiner Brust. Ein tiefroter Fleck, auf dessen Oberfläche sich die Wand spiegelt. 4 hatte sich geöffnet, war zu einem Schaubild geworden, einer Skizze, einer Spur. Ich legte mich flach auf den Boden, sodass sich mein Kopf genau neben dem Teich befand und konzentrierte mich auf die Spiegelung. Spekulation, Geld, Blut und Licht. Umzüge nah und fern. Tatsächlich. Wie ein Schwamm. Dann verließ ich die Bank. Niemand versuchte, mich aufzuhalten. Ich ging ganz ruhig durch die Eingangstür der Bank zurück ans Tageslicht. Dann saß ich wieder im Auto. Nas wartete an der Lagerhalle auf uns. Sie haben da Blut. Geld, Blut und Licht. Nas, es war fantastisch. Er ist tot. Wir sind Mörder. Was sollen wir denn jetzt machen? Als die Nachspieler anfingen zu erzählen, ging eine merkwürdige Veränderung mit Nas vor. Sie haben uns reingelegt. Sie wussten doch alles. Er reagierte überhaupt nicht aufgeregt oder hysterisch. Es war eher wie ein Computer, der abstürzt. Er zog seinen Kopf aus dem Auto zurück. Sein Körper erstarrte und seine Augen hängten sich auf. Wo sind die anderen? Wer weiß. En route, geschnappt. Immer noch in der Bank. Ich weiß es nicht. Hey, gute Arbeit. Ich hob den Lauf meiner Schrotflinte mit der linken Hand und ließ ihn einen Bogen beschreiben. Schwenkte ihn langsam hin und her. 2 war ins Lagerhaus gekommen. Er weinte und schleppte sich mühsam vorwärts, ziellos. Ich war so vertieft, dass ich tatsächlich das Gleichgewicht verlor. Mein rechtes Bein gab nach, nahm meinen übrigen Körper mit sich, bis auf meine rechte Hand, die oben blieb, den Kolben umfasst, den Zeigefinger am Abzug festgehakt. Er sollte auf der Seite liegen. Nein. Nas blieb etwa einen Meter vor mir stehen. Seine Augen folgten dem Blut von zwei bis zu dem Teich, in dem es sich sammelte. Wow. Sehen Sie sich das an. Es ist einfach ein Ding. Hm? Ein Fleck. Wiederholt sich ein bisschen. Just a little bit repeat. Just a little repeat. Nein, nein, nein. Lassen Sie das. Hören Sie auf damit. Ist das nicht wunderschön? Oh. Na, es war keine große Hilfe mehr. Wir fuhren zum Flughafen. Ich fragte ihn nach den Tickets. Die beiden Nachspieler würden ihr Geld ansteuern, während Nas und ich zum Check-in-Schalter für Privatflugzeuge mussten. Müssen wir durch einen Metalldetektor? Hm? Hey, Small Cap, kommt sofort. Nas, müssen wir durch einen Metalldetektor? Nein. Das ist gut. Du kommst mit rein. Ich klappte meine Schrotflinte zusammen und legte sie in eine Tasche. Da Nas außer Betrieb war, übernahm ich die unmittelbare Befehlsgewalt über alles. Logistik, Papierkram, alles. Man muss sich keine Sorgen machen. Es ist ein sehr glücklicher Tag. Und jetzt werden wir alle in die Luft gehen. Willkommen an Bord. Ist alles in Ordnung mit Ihrem Freund? Oh, er hat einen Schock. Aber das hat er sich selbst zu verdanken. Alles in allem ist heute ein sehr glücklicher Tag. Versicherung 3000. Armer Nas. Er wollte alles perfekt und ordentlich haben, sodass kein Chaos entstehen konnte. Auch er musste etwas lernen. Es ist die Materie, die uns lebendig sein lässt. Das Stocken, die Unterbrechungen im Bewegungsfluss, das Narbengewebe. Erkennungszeichen der allerersten Katastrophe der Welt und zugleich Schuldschein als Garantie für die allerletzte. Der Versuch, sie zu überwinden, geschieht auf eigenes Risiko. Nas hatte es versucht. Und es war schiefgegangen. Der Tower bittet uns umzukehren. Nein. Umkehren? Nein. Warum nicht? Ja. Das wäre vielleicht sogar ganz gut. Aktienkurse fallen. 5 war gefallen. 4 war gefallen. Ich möchte, dass wir wieder umkehren. Wieder umkehren? Ja, ich möchte, dass wir unseren ursprünglichen Kurs wieder aufnehmen. Ich lächelte und schaute aus dem Fenster. Weiter oben hatten sich verbliebene Kondensstreifen blutig purpurrot gefärbt. Unseren Streifen würde man vom Boden aus sehen können. Eine 8. Und dazu das erste Stück vom Anfang, verblasst. Mittlerweile etwas abgedriftet. Ein Überbleibsel. Wir haben die Anweisung erhalten, umzukehren. Anweisung? Das ist ja toll. Ich möchte, dass wir wieder umkehren. Ich fürchte, die Anweisung der Luftfahrtbehörde setzen Ihre außer Kraft. Mir gefiel dieses Hin und Zurück mitten in der Luft. Das Gefühl der Schwerelosigkeit, in der Schwebe gehalten zu werden. Ich wollte nicht, dass das aufhört. Sagen Sie denen, dass ich Sie entführe. Wenn Sie schießen, sterben wir alle. Keine Sorge. Ich werde uns nicht sterben lassen. Ich möchte nur, dass wir in dieser Sequenz bleiben. Wohin wollen Sie? Nirgendwo hin. Machen Sie einfach so weiter. Remainder. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Tom McCarthy. Aus dem Englischen von Astrid Sommer. Titel der deutschen Ausgabe 8,5 Millionen. Mit Jan Krauter, Matthias Bunschuh und vielen anderen. Musik Andreas Spick. Pianist Yuao Guo. Technische Realisation Matthias Fischenich und Barbara Göbel. Regieassistenz Hanna Steger. Bearbeitung und Regie Hanna Georgi. Dramaturgie Michael Becker. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2019.